50 languages. 2. 2. Familie. Familie. Der Großvater. Der Großvater. Die Großmutter. Die Großmutter. Er und sie. Er und sie. Der Vater. Der Vater. Die Mutter. Die Mutter. Er und sie. Er und sie. Der Sohn. Der Sohn. Die Tochter. Die Tochter. Er und sie. Er und sie. Der Bruder. Der Bruder. Die Schwester. Die Schwester. Er und sie. Er und sie. Der Onkel. Der Onkel. Die Tante. Die Tante. Er und sie. Er und sie. Wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. Die Familie ist nicht klein. Die Familie ist nicht klein. Die Familie ist groß. Die Familie ist groß.